Der Wiener Schriftsteller Robert Menasse hat im Moment viel Ärger, aber heute Abend, da hat er es gut. Da bekommt er nämlich die höchste kulturelle Auszeichnung von Rheinland-Pfalz verliehen, die Zuckmayer-Medaille. Diese Verleihung ist umstritten. Menasse kämpft für ein Europa ohne Nationalstaaten. In politischen Diskussionsbeiträgen hatte er dem ersten Kommissionspräsidenten Europas frei erfundene Zitate in den Mund gelegt. Die Antrittsrede von Walter Hallstein verlegte er kurzerhand nach Auschwitz. Als alles aufflog, da war von Fälschung die Rede und die Frage tauchte auf, was man Robert Menasse überhaupt noch glauben könne. Inzwischen hat er sich entschuldigt und Besserung gelobt. Hubert Winkels aus unserer Literaturredaktion. Was Menasse getan hat, ist sicher schlimm, aber wie schlimm ist es genau? Ja, man muss hier wahrscheinlich unterscheiden, was jemand als Literat im engeren Sinne macht, so wie das auch bei Celine oder Jünger notwendig war, und was er politisch von sich gibt, als Bürger und im politischen Diskurs in Form von Essays oder Redebeiträgen, Diskussionen öffentlicher Art. Wenn man das strikt trennt, könnte man sagen, sein Fehler, sein ungenauer, vielleicht auch lügenhafter Umgang mit den Fakten fällt in die politische Diskurssphäre. Der Roman, seine Romane, seine literarische Arbeit ist davon nicht betroffen. Es hängt ein bisschen von der Einstellung des Betrachters ab, ob man sozusagen immer ein Individuum dahinter verantwortlich sieht, das sozusagen für alle Bereiche gleichermaßen einstehen muss, oder ob man sich eher, wenn man so will, systemtheoretisch die Systeme anguckt. Also politische Diskurse und ihre Regeln und fiktionale Diskurse und ihre Regeln. Ich neige natürlich als Literaturkritiker und Literaturjournalist zu zweitem, dass innerhalb der Fiktion eine große Freiheit besteht, auch mit historischen Elementen, muss man ja sagen, eben keine Fakten, umgehen, spielen zu dürfen und was anderes in politischen Diskurs zu sehen. Mhm. Allerdings haben wir einen besonderen Fall, dass diese von ihm sozusagen falsche Behauptung, die er in die Welt gesetzt hat, in Diskursen auch im Roman vorkommen. Ja? Also wenn auch irgendwie ein bisschen randständig, und das wirft ein paar extra Fragen auf, würde ich aber immer noch sagen, ist gedeckt von der Freiheit des Autors, des fiktionalen Autors. Also Robert Menasse wirft das ja alles auch ein bisschen zusammen. Auch der Roman Die Hauptstadt, für den er ausgezeichnet wurde, ist ja eigentlich auch im übertragenen Sinne ein politisches Manifest. Aber wenn wir sagen, die Kritik entzündet sich eben nicht an literarischer Fiktion, sondern an Schwindeleien im politischen Diskurs, dann stellt sich ja die Frage, warum macht er das überhaupt? Sie sagten gerade, politisches Manifest wäre der Roman im weiteren Sinne. Wenn er das wäre, dann müsste man ihn auch angreifen. Also das glaube ich eben nicht, dass er ein politisches Manifest ist, sondern er ist Fiktion, ist Fiktion, ist Fiktion. Ja? Also deswegen würde ich Ihre Frage nur auf den politischen Menasse beziehen. Das ist jetzt mal eine gute Frage. Da kann man anfangen zu interpretieren und zu überlegen, ohne Zorn, ja? Sondern einfach mal gucken, wie kann so einem klugen, erfahrenen Menschen sozusagen so etwas unterlaufen, wie er ja sagt. Er sagt, das war ja nicht intentional. Und da kommt man auf verschiedene Dinge. Unter anderem hat er, das gibt es ja gar nicht mehr so häufig, ein vollkommen klar hegelianisches Geschichts- oder geschichtsphilosophisches Verständnis. In den 68ern hätte man das noch verstanden. Ja? Da war man mit Hegel und Marx so unterwegs, dass die Fakten nicht besonders viel zählten, weil man ja wusste, wie der Lauf der Geschichte am Ende mit der Diktatur des Proletariats zum Beispiel endet. Ja? Da ist alles andere zweitrangig. Ein ähnliches Phänomen hat Robert Menasse mit Hegel. Er hat über Hegel Bücher geschrieben und über Spinoza übrigens auch. Und er hat wirklich ein hegelianisches Geschichtsbild. Das hört sich ein bisschen gespenstisch an. Aber er glaubt, glaube ich, dass das Endziel einer 2000-jährigen europäischen Geschichte ein vereintes Europa ist. Und dieses Ziel wird kommen, und was immer dieses Ziel mittlerweile an Abfall, an Problemen mit sich bringt, ist unerheblich gegenüber diesem Gesamtziel. Deswegen glaube ich, sieht er sich auch gerechtfertigt, wenn er irgendwelche halbwahren, krummen, seltsamen Dinge von sich gibt. Spielt eigentlich keine Rolle, weil der Geschichtszweck, der ist ja auch edel, ja, viele würden ihm ja zustimmen, weil der das erfordert. Und dieses Denken, glaube ich, kriegt gerade einen schweren kantischen Dämpfer. Er wird gerade korrigiert von der Öffentlichkeit. Ja, das ist ein guter Prozess. Und er wird ja auch heftig kritisiert. Und auch an der Preisverleihung heute Abend gibt es heftige Kritik. Die CDU unter anderem in Rheinland-Pfalz ist dafür, diesen Preis eben Menasse überhaupt nicht zu verleihen. Wäre das vielleicht die bessere Entscheidung gewesen? Ich verstehe diese Überlegungen, weil wir haben es ja sehr, sehr viel mit falschen Nachrichten zu tun auf allen Ebenen, diese Relotius-Geschichte gerade und überhaupt diese ganze Diskussion um, was ist wirklich, haben wir die ganze Zeit. Und es gibt gute Gründe darauf zu bestehen, sich darauf zu einigen, was Fakt ist und was nicht Fakt ist. Das ist aber auch nicht leicht im Übrigen, obwohl es in seinem Fall, finde ich, leicht zu sehen ist, was falsch ist. Aber immer so zu tun, als wenn jeder wüsste, was faktisch der Fall ist, das ist sowieso schon eine komische Haltung. Aber in diesem Fall würde ich sagen, er hat ganz klar geschichtsfälschende Dinge in die Welt gesetzt und das muss angezeigt und entsprechend geahndet werden. Das passiert gerade in der Form des Selbstreinigungsprozesses einer demokratischen Öffentlichkeit im Diskurs. Und einen literarischen Preis oder einen Preis für die Bereicherung der deutschen Sprache durch seine Literatur muss dadurch nicht aberkannt oder eben nicht gegeben werden. Das ist so mein Resümee.